Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Sendewoche. Montagnacht, das ist wie immer eine freie Themennacht. Und ich sage euch, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, das können wir machen. Jetzt hier live im Radio und live im Fernsehen, egal über welches Thema. Noch einmal die Telefonnummer 0800 5678 111. Meine Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die erste Anruferin ist Carina und Carina ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Carina. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Ich habe ein Problem. Und zwar geht es um meinen Freund. Wir haben uns vor 3 Jahren im Internet kennengelernt und sind jetzt ein gutes halbes Jahr zusammen. Und ich muss dazu sagen, ich wohne in Hessen im Frauenhaus. Und ich bin von meinem Ex-Freund vergewaltigt worden und meine Eltern haben mich rausgeschmissen, als ich 18 war und bin mehr oder weniger wegen meinem Freund hier hingezogen. Ja, das heißt, die Sache mit deinem Freund, der dich vergewaltigt hat, wo schlimme Dinge passiert sind offensichtlich, das ist noch gar nicht so ganz lange her, dass du jetzt im Frauenhaus wohnst? Das ist letztes Jahr gewesen. Und das Problem ist einfach, wir sind sehr glücklich miteinander und die Eltern mögen mich allerdings nicht. Also, jetzt müssen wir das auseinanderhalten. Wir reden jetzt nicht über den, weswegen du im Frauenhaus bist. Nein. Nein. Ne? Sondern über jemand anderen, mit dem du ein halbes Jahr zusammen bist. Wie sieht das denn aus, dieses Zusammensein? Wie oft seht ihr euch zum Beispiel? Jeden Tag, außer am Wochenende. Und die Eltern von ihm mögen dich nicht? Ja, genau. Warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Also mit dem Vater habe ich mich anfangs sehr gut verstanden. Die Mutter, die mochte mich aber von Anfang an nicht. Ohne, dass sie was gesagt hat oder ohne, dass dein Freund es dir erklären kann, was da los ist? Mein Freund studiert und dadurch, dass wir uns jeden Tag sehen, ist halt sie der Meinung, er würde das Studium vernachlässigen und die Telefonrechnung war ziemlich hoch, weil wir anfangs sehr weit auseinander gewohnt haben und natürlich trotzdem jeden Tag telefonieren wollten. Jetzt wohnt er aber in einer Stadt oder einer näheren Umgebung gemeinsam? Eine halbe Stunde auseinander. Halbe Stunde. Jetzt möchte ich dich doch nochmal fragen mit dem Frauenhaus. Du sagst, du bist seit letztem Jahr im Frauenhaus. Warum bist du noch im Frauenhaus und nicht wieder irgendwo in einer eigenen Wohnung und führst dein eigenes Leben? Wie kommt das? Nee, da hast du mich jetzt falsch verstanden. Das habe ich jetzt auch nicht dabei gesagt. Ich habe zwischendurch noch bei einer Bekannten gewohnt und sie hat mich aber psychisch unter Druck gesetzt. Und dann habe ich mit dem Frauenhaus hier in Kassel Kontakt aufgenommen. Ich wohne jetzt erst seit ein paar Wochen hier. Ach so, dann haben wir uns da fehlverstanden gerade. Ich hatte ja auch nicht alles gesagt, also. Wie alt ist dein Freund? 33. 33? Ja. So, und da machen die Eltern noch so einen Wind, dass ihnen das Mädel eines 33-jährigen Sohnes nicht gefällt? Ja. Also die haben ihm gesagt, jetzt vor ein paar Wochen, wenn wir weiter zusammenbleiben, schmeißen sie ihn raus. Das heißt, er wohnt noch zu Hause bei den Eltern? Ja, weil er am Studieren ist. Das kann er sich im Moment nicht leisten. Und haben wir gesagt, gut, dann suchen wir uns eine gemeinsame Wohnung. Also das Hauptargument, so habe ich das jetzt verstanden, von der Schwiegermutter, in Anführungszeichen, ist, dass du ihn zu sehr von seinem Studium ablenkst, weil ihr euch jeden Tag seht. Ja, genau. Was natürlich völliger Blödsinn ist, weil viele Pärchen sehen sich jeden Tag und die können hocherfolgreich ihre Sachen machen. Eben. Gibt es denn noch ein Argument? Oder weiß sie, dass du im Frauenhaus wohnst, dass ihr das nicht gefällt? Oder ist da irgendwelche, dass sie sozial mit dir nicht zurechtkommt? Dass sie sich was Besseres wünscht? Oder weiß ich was? Gibt es da Ansätze? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also sie redet auch nicht mit mir. Du warst schon mal bei denen zu Hause? Ja. Und die Stimmung war dann entsprechend angespannt, oder wie? Ja, genau. Sie hat zum Beispiel, wenn ich bei ihr war, dann waren meistens Ferien oder so oder ein langes Wochenende. Mhm. Und ich habe sonntags zum Beispiel meinen Tag, wo ich mal gerne länger schlafe. Mhm. Das hat ja auch nicht gepasst. Mhm. Ihrer Meinung nach muss man immer morgens um 7 aufstehen spätestens. Ach so. Und das, naja. Du bist 20 Jahre alt, ja. Habe ich gerade gesagt. Was machst du denn eigentlich so den Tag über in der Woche? Was arbeitest du oder arbeitest du überhaupt? Im Moment bin ich arbeitslos, mhm. habe aber eine Stelle in Aussicht. Mhm. Als was? Als Bedienung. Als Bedienung. Mhm. Hast du in dem Bereich irgendwas gelernt oder hast du keine Ausbildung? Nein, keine Ausbildung. Mhm. So, jetzt ist natürlich eine ganz wichtige Frage, wie dein Freund, dein 33-jähriger Freund, sich dazu verhält. Du, seine Freundin, ist nicht gelitten bei den Eltern, insbesondere nicht bei der Mutter. Ja. Ist er denn bereit, zu Hause auszuziehen? Oder hat er doch Angst, dass irgendwie der Geldhahn zugemacht wird und dass es Zoff mit den Eltern gibt? Er möchte schon zu Hause ausziehen. Mhm. Und also wie eben schon erwähnt, wollen wir uns eigentlich jetzt zusammen eine Wohnung suchen. Und die Eltern haben dann gesagt, ja, wenn du ausziehst und mit ihr zusammenziehst, dann derben wir dich und wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja, wie ernst nimmt er diese Sachen? Was hast du für einen Eindruck? Redet er das jetzt so dahin, ja, wir ziehen jetzt zusammen? Oder hat er doch irgendwie latent, so hintergründig doch Angst vor seinen Eltern und dass das alles ein bisschen schwieriger wird für ihn? Er hat Angst, weil er will weder seine Eltern noch verlieren. Er liebt seine Eltern. Das heißt, du traust dem Frieden nicht so ganz? Ja. Mhm. Aber er liebt mich auch. Also er sagt mich halt immer, ja, ich will dich nicht verlieren. Mhm. Und aber meine Eltern ich auch. Ich würde ja viel lieber, Carina, mit deinem Freund reden, als ich, obwohl ich gerne mit dir persönlich jetzt rede. Aber was dieses Problem angeht, würde ich viel lieber mit deinem Freund reden, weil da ist der Knackpunkt, ne? Da ist die Stelle, wo eine Entscheidung gefällt werden muss. Ja. Und mir geht es nicht rein ins Hirn, dass ein 33-jähriger Mann sich da Vorschriften von seinen Eltern machen lässt, welche Frau er liebt und mit wem er zusammen sein will. Und dass die Mama mit auch noch dann sagt, du studierst nicht genug Junge, wenn du obwohl es ein 33-jähriger junger Mann ist. Du kannst da ja gar nicht so viel machen. Du kannst ja letztendlich nur darauf hoffen, dass er sich auf deine Seite schlägt. Oder oder gibt es noch irgendeine Idee, wo du denkst, ich könnte doch versuchen, die Frau zu überzeugen? Das habe ich versucht. Also die ja. Eltern lassen mich mittlerweile nicht mehr mit ins Haus. Mhm. Und ich wollte mal 2 Tage mit rüberkommen und dann hat die Mutter gesagt, ja, wenn du sie mitbringst, dann ziehe ich aus. Was sind denn die Eltern eigentlich vom Beruf? Was macht der Vater? Die sind Rentner. Rentner. Und was hat der Vater früher gemacht? Irgendwas mit der Schifffahrt. Mhm. Aber die haben ganz gut Kohle. Ich weiß es nicht. Ja. Kümmere ich mich auch nicht so drum. Ja, gut, aber wenn es um Enterben geht und so, muss ja schon irgendwas da sein. Ja. Ja. Aber es halt, was mich halt sehr fertig gemacht hat, ist, mein Freund wollte sich vor 2 Wochen umbringen. Deshalb? Ja. Ja. Das macht mich jetzt im Moment nicht fertig, sondern eher zornig, dass er in so einer Situation, in einem solchen Konflikt, sich so verhält. Hat er es schon getan oder hat es nur angekündigt? Hat er es versucht zu tun, so muss ich es fragen. Ich habe ihn angerufen und er hat gesagt, ja, ich bin so fertig und ja, ich würde mich am liebsten umbringen und bin ich zu ihm gefahren. Und wir sind dann raus aus der Stadt gefahren. Mhm. Und hat er gesagt, ja, wenn es gar nicht anders geht. Und dann hat er so ein Teppichmesser dabei gehabt, die ja ziemlich scharf sind. Mhm. Hat er gesagt, ja, wenn es gar nicht anders geht, dann schneide ich mir halt die Pulsadern auf. Das sagt er dir? Ja. Und dann? Hast du das Teppichmesser wieder eingepackt? Ich hab das Wasser... Hallo? Ich bin noch da. Mhm. Ich habe ihm das Wasser weggenommen und... Carina, finde ich, hört sich ziemlich schlimm an. Muss ich ehrlich sagen. Er übt ja auf dich da auch einen gewissen Druck aus. Ja. Und er muss das entscheiden, wenn er so eine schwache Persönlichkeit ist und dir so eine Angst auch macht. Das finde ich fast schon richtig gemein, muss ich sagen. Das muss er verdammt nochmal für sich regeln, welche Linie er fährt. Ob er sich auf die Seite von seiner Freundin schlägt oder auf die Seite von seinen Eltern. Oder ob er versucht zu vermitteln, aber es scheint er ja nicht zu können. Aber dann so rumzujammern und zu sagen, hier, ich will mich am liebsten umbringen, finde ich sehr nervig, ehrlich gesagt. Sehr. Aber ich liebe ihn auch und ich will ihn natürlich nicht verlieren. Das ist mir klar. Aber ich kann dir da gar keinen Rat jetzt mehr geben, außer dass du letztendlich ihm zu verstehen geben musst, dass er sich, das weiß er ja selbst, dass er sich entscheiden muss, wenn das so verhärtet ist, die Front. Und ich würde das auch nochmal offen ansprechen, dass dieses Verhalten mit, oder dieses Androhen des Selbstmordes, dass du das nicht gut findest. Da bist du nicht die Ansprechpartnerin, das zu sagen, finde ich. Diesen Konflikt muss er lösen für sich. Und gib ihm nochmal, frag ihn nochmal, ob er mich nicht mal anrufen möchte. Wie kann man dich denn erreichen, Frau Hummel? Wir rufen dich gleich nochmal an und dann klären wir das in der Redaktion, okay? Okay. Das fände ich am allerbesten. Ja. Hoffen wir, dass es klappt. Und dann hörst du zu, wenn ich mit ihm hier rede, okay? Okay. Alles Gute, Carina. Tschüss. Ja, ich freue mich, dass du mir überhaupt zugehört hast. Also, ja. Dankeschön. Ja, na klar. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Schöne Sendung noch. Dankeschön. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Die Nummer hat gewählt. Auch der Sven. Und Sven ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Sven. Was ist dein Thema? Ja, ich bin mit einer Freundin zusammen. Ich bin 24 Jahre alt. Mhm. Und meine Freundin ist 14 und ist jetzt im dritten Monat schwanger. Mann, 14 Jahre alt und im dritten Monat schwanger. Und du bist ein Kerl von 24. Genau. Nie was von Verhütung gehört? Doch. Aber? Ja, keine Ahnung. Nee, nicht keine Ahnung. Wie ist das passiert? Ja, ich weiß nicht, wir haben uns mal kennengelernt in der Disco und da kommt man ab 16 rein und dann hat sie mir das auch verheimlicht und dann haben wir, weiß nicht, haben wir mal miteinander geschlafen und... Ja, selbst wenn sie 16 wäre, Sven. Selbst wenn sie 16 wäre. Ja, dann habt ihr miteinander geschlafen. Und wie funktioniert sowas? Redet man da nicht vorher? Doch, sicher, haben wir gemacht und alles. Und sie hat auch gesagt, sie nimmt die Pille und alles. Ja, da habe ich mich vielleicht ein bisschen... Hast du dich voll drauf verlassen, hast gedacht, genau. Okay, Frauensache, Mädelsache, kümmere ich mich nicht drum. Und genau so passiert es dann. Ja. Genau so passiert es dann. Was meinst du, wie oft ich solche Storys hier höre? Und da kriege ich immer wirklich so einen Hals. Dass auch die Jungs sich da nicht ordentlich Gedanken drüber machen. Mhm. Wie lange seid denn ihr zusammen schon? In 3 Monate ungefähr, 4, 5, weiß ich nicht genau, 5 Monate waren das. Wie, du weißt nicht genau, Ja doch, das sind 5 Monate. Und in wie vielen Monat ist sie jetzt? Dritten. Im dritten. Mhm. So, gehen wir mal der Reihe nach durch. Was denkt sie über die Schwangerschaft? Ja, sie will das Kind unbedingt haben und die Eltern, die wollen das nicht, weil die wollen ja auch nicht, dass ich mit ihr zusammen bin. Mhm. Das war von vornherein so. Mhm. Also die Eltern wollen es nicht, sie will es. Und was denkst du? Ja, ich möchte mit ihr zusammen sein. Mhm. Was sagen deine Eltern dazu? Hast du mit denen mal drüber geredet? Ja, die sind da auch nicht erbaut von, aber die können mir das ja nicht mehr verbieten. Mhm. Wie ist denn jetzt dein du sagst, die wollen nicht, dass sie mit dir zusammen ist. Wie ist denn dein Verhältnis überhaupt zwischen mit denen? Herrscht da Sendepause, Funkstille oder seht ihr euch schon ab und zu? Die Eltern oder die Freundin von mir? Nee, die Schwiegereltern und du. Ja. Ja, wir sehen uns überhaupt nicht mehr, weil das ist ja, wie soll ich sagen, fast heimlich eigentlich. Mhm. Seit wann weißt du das, dass sie schwanger ist? Seit 2 Wochen ungefähr. Mhm. Nur ist sie im dritten Monat, sagst du. Mhm. Nur ist ja dann entweder die Zeit schon abgelaufen oder kurz davor abzulaufen, wahrscheinlich abgelaufen, dass man gar nichts anderes mehr tun kann. Mhm. Ja, das heißt, dass das Mädel das Kind kriegen wird. Ja. Und die Eltern? Ja, das müssen wir denen noch beichten. Die wissen das auch noch nicht. Wie, die wissen das auch noch nicht? Gerade hast du gesagt, die wollen das nicht. Nein, die wollen nicht, dass ich mit ihr zusammen bin. Ach, die wissen das noch gar nicht, dass deine Freundin schwanger ist? Nein. So, hast du es aber gerade nicht erzählt, oder hast du es... Dann habe ich das irgendwie falsch verstanden. Ja, also die Eltern von deiner Freundin wissen nicht, dass sie schwanger ist? Nein. Das ist ja noch härter jetzt. Wird ja immer doller. Mhm. Ja, wir wissen auch selber nicht mehr genau, was wir machen müssen. Ja, jetzt kann man gar nicht mehr viel machen, außer wirklich so schnell wie möglich reden, ne? So schnell, ja. Das musst du deiner Freundin aber jetzt äußerst schnell rüberbringen, dass sie mit ihren Eltern spricht. Aber ganz schnell, morgen. Du musst mit denen so schnell wie möglich reden. Ja, müssen wir mal gucken. Also nee, da müssen wir nicht gucken, das müssen wir morgen machen. Denkst du, das Kind löst sich wieder in Luft auf, wenn man noch ein bisschen wartet? Nee, nee, sicher nicht. Na also. Und das und deine Freundin, mit du bist doch 24 schon, bist 10 Jahre älter als die, du trägst doch auch eine Verantwortungsfan. Die kommt doch in immer größere Schwierigkeiten, auch familiär, wenn darüber nicht geredet wird. Du hättest dir eigentlich sofort schon sagen müssen, als du es erfahren hast, komm, so unangenehm alles jetzt auch ist, das müssen die Eltern wissen. Das ist, die ist 14 Jahre erst alt. Ja, aber dein, jetzt muss ich nochmal fragen, wissen deine Eltern das auch nicht, dass das Kind, dass deine... Nee, auch nicht. Ah, da haben wir es gerade wirklich kolossal falsch verstanden, ja. Ja. Wer weiß denn überhaupt davon im Moment? Ein Freund von mir und eine Freundin von meiner Freundin, die haben da miteinander drüber gesprochen. Mhm. Und von Tag zu Tag geht es deiner Freundin wahrscheinlich schlechter, weil sie schon weiß, dass sie in einer Sackgasse ist, ne, was die Lügerei anbelangt. Ja. Oder das Verschweigen anbelangt. Mhm. Also, ich kann euch nur wirklich super dringend empfehlen, so schnell wie möglich mit den Eltern zu reden. Dann gemeinsam mit den Eltern zu überlegen, was zu tun ist. Auch zu einer Beratungsstelle zu gehen. Auf jeden Fall jetzt das Schweigen zu brechen, Sven. Was spricht, was spricht dagegen? Ja, weiß ich auch nicht. Angst, ne? Angst, diffuse Angst, ne? Aber in diesem Fall kann man ja wirklich der Sache nicht entkommen, indem man schweigt. Ja, ich sag mal, ne? in ein paar Monaten, da sehen wir so oder so. Ja. So oder so zu spät. Und natürlich, das ist ja, es ist ja jetzt auch schon zu spät, offensichtlich. Aber es ist doch so schlimm, auch was die Situation in der Familie anbelangt für deine Freundin, wenn die Eltern ihr vorwerfen müssen, warum hast du uns denn nichts gesagt? Ja, wäre immer alles so einfach. Nee, klar, das weiß ich schon. Und da sind jetzt viele, viele Dinge schiefgelaufen, die man nicht mehr gerade biegen kann. Angefangen von der fehlenden Verhütung. Aber jetzt müsst ihr richtig ordentlich klar handeln. Und klar handeln heißt, und wenn du nicht mit hingehst, weil du Zoff mit den Eltern hast, aber es da Probleme gibt, dann... Ja, ich habe ja keinen Zoff mit den Eltern. Also, die wollen nur nicht, weil der Altersunterschied zu groß ist. Okay, gut. Aber dann animiere du wirklich jetzt deine Freundin, dass sie so schnell wie möglich mit ihren Eltern redet. Ja, ich war mir auch schon überlegen, ob ich das vielleicht selber mal machen soll, ob ich einfach da hingehen soll und... Wie oft hast du eigentlich schon mal so etwas länger mit denen geredet? Ich habe sie 5-6 Mal gesehen und da haben wir öfter mal zusammengesessen und das hat auch länger gedauert und so. Mhm. Und dann wollten sie mir immer klar machen, dass das keinen Sinn hat, weil sie zu jung ist. Mhm. Mhm. Nur, man kann keine Gefühle abstellen, sage ich immer. Mhm. Wo habt ihr euch denn bisher immer so getroffen? Ja, dann bei mir oder beim Freund. Mhm. Und sie hat gelogen, sie hat nicht die Wahrheit gesagt, wohin sie geht. Ja. Mhm. Ja, das wusste ich aber dann auch, ne? Dann hat sie nicht gesagt, so, ich habe ihr zu Hause alles gesagt oder so. Das ist alles höchst kompliziert, Sven. Sie ist ja noch ein Kind mit 14. Es ist wirklich hochkompliziert. Also, du redest mit deiner Freundin, dass sie mit den Eltern redet. Gut. Sehr gut wäre natürlich auch wirklich, wenn das schwierig ist, dass du auch da auftauchst und auch mit den Eltern redest. Nur so kann man jetzt irgendwie eine Lösung finden, indem man die Karten auf den Tisch legt und versucht, das Beste aus allem zu machen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Das ist die richtige Richtung. Okay. Alles Gute, viel Glück. Kann ich denn noch ein Autogramm haben? Ja, das kannst du auch noch. Leg mal auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay? Okay, danke. Tschüss. Jenny ist hier, 28 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Jenny, wie sagt man es? Jenny oder Jenny? Ja, Jennifer oder Jenny. Jenny. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe schon öfter versucht, dich anzurufen. Aber jetzt hat's geklappt. Ja, genau. Also, um was geht's? Ja, also mein Thema ist, ich bin seit März in der Ausbildung, das heißt also auch in der Berufsschule. Mhm. Ja, was lernst du denn? Restaurantfachfrau, Gastronomie. Und ich habe zwar jetzt bei der Stelle, also ich wohne in Bonn, ich habe jetzt in Alster gekündigt, fange aber jetzt am Mittwoch eine neue Stelle an, also hier in Hangela bei mir in der Nähe. Mhm. Und jetzt ist es so mit der Berufsschule, seitdem ich da in der Schule bin, jetzt habe ich mich meine Englischlehrerin verknallt. In der Berufsschule? Ja. In die Englischlehrerin verknallt? Ja, toll. Wie alt ist die Englischlehrerin? Ich schätze mal Mitte 30 oder so, weil ich habe 94 schon in der Lehre angefangen, also ja. auch dieselbe und da war es noch nicht auf der Schule, also ich schätze mal. Was heißt denn jetzt, ich bin verknallt in die Englischlehrerin? Ist das so eine Schwärmerei? Also ich wäre schon ganz gern mit der zusammen. Also. Aber sie weiß nichts davon? Nee, also ich habe es mal so angedeutet, sie weiß von, ob ich lesbisch bin, aber naja, und sie hat mir dann auch noch eine andere Stelle vermittelt, also im Bad Honnef, wo ich mich bewerben könnte. Mhm. Und habe ich auch gemacht, aber da kam auch noch keine Antwort. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, ja, wenn das klappt mit der Stelle, ob ich sie mal als Dankeschön zum Essen und die Disco einladen kann. Mhm. Naja, und da sagte sie mir, aber sie dürfte mit ihren Schülerinnen nicht weggehen. Mhm. Und jetzt habe ich überlegt, weil ich bin im Emma-Club, ich weiß nicht, ob der was sagt, von der Alle-Schwarz-Personen, Frauenclub. Ach so, es gibt einen Emma-Club. Ja, genau. Mhm. Und es ist ja ein reiner Frauenclub und da dachte ich, ob ich sie jetzt mal frage, ob sie nicht Lust hat, einfach mal in den Club mitzugehen. Da hätte sie ja auch schon mal ein bisschen um mich. Vergrau sie nicht ganz, wenn die Emma-Club hört. Wer weiß, wie die zu der ganzen Sache steht. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich hatte die Zeitschrift Emma auch mal so in der Schule mal so liegen, falls du das interessierst. Und naja, hab schon ein bisschen komisch geguckt, aber ich denke, vielleicht habt ihr Lust, damit reinzugehen. Was macht man denn im Emma-Club? Ja, man redet halt über sämtliche Themen, alles was Frauen anbelangt. Und ihr schimpft über die Männer, die Bösen? Also eigentlich nicht so. Also wenn es mal krass ist, dann ja, aber ansonsten nicht. Also ihr diskutiert über Frauenthemen? Ja, genau. Wie viel sind da Club? Wir sind im Club, also im Schnitt eigentlich 15 bis 20 Frauen, aber die kommen nicht immer regelmäßig. Also sind das ausschließlich lesbische Frauen? Nee, gar, ich bin die einzigste. Ach, du bist die einzige Lesbe? Ah, ja. Ja, ja. Und ja. Also man diskutiert und hinterher trinkt man Kaffee miteinander, oder was? Nee, wir treffen uns sowieso alle 2 Wochen im Restaurant. Ja, ja. Und und das ist immer von 7 bis 8 ist freies Thema. Also man kann über alles quatschen. Ja. Und danach fängt dann irgendwie immer das eigentliche Thema an. Also jede Frau kann ein Thema vorstarten und Verstehe. Das wird dann durchgenommen. Gut, jetzt wissen wir auch, was Emma Club ist. Ich bin auch jetzt informiert, dass es überhaupt sowas gibt. Wusste ich vorher nicht. Ja, aber alle Schwarzer kennen sie ja, ne? Natürlich, ja, ja. Natürlich, ja. Jenny, also jetzt zurück zur Englischlehrerin. Ja. Hast du denn überhaupt irgendwie eine Vermutung, wie sie sexuell orientiert ist? Nee, nicht. Also ich wollte letztens gucken, ob sie einen Ring anhat, aber die hat ja jeden Finger einen Ring an. Das ist auch ein bisschen doof. Du weißt auch gar nicht, ob sie irgendwie in einer Partnerschaft ist oder ob sie verheiratet ist. Nee, weiß ich nicht. Weiß gar nichts über sie. Mhm. Ja. Bei dem ganzen Hin- und Her-Kuddelmuddel von wegen Wechseln und so weiter, im Moment bist du immer noch ihre Englisch. Ist sie immer noch deine Englischlehrerin? Ja, ne? Genau. Ja. Mhm. Ich war jetzt 3 Wochen arbeitslos. Also jetzt ist Mittwoch praktisch. Und habe aber auch die Schule weiter besucht. Mhm. Also ich meine, die Aussage von ihr, ich möchte mich mit meinen Schülerinnen, ne, so hat sie es ausgedrückt, nicht treffen oder nicht, ist ja schon mal sehr ernst. Nee, möchte, das hat sie nicht gesagt. Sie darf nicht. Sie darf das sonst nicht. Sonst kriegst du Ärger. Ja. Ich meine, manchmal muss ja keiner wissen. Also. Nee, klar, aber in dem Moment ziehst du sie natürlich in eine gewisse Öffentlichkeit rein, wenn du dich irgendwo mit ihr triffst. Oder wenn du gar in diesen Club gehst oder, weiß ich, irgendwo in eine Kneipe, ein Restaurant. Mhm. Wenn das ihre... Wie ist denn so der Umgang zwischen euch beiden? Ist sie sehr freundlich zu dir oder ist es so professionell, routiniert freundlich? Nee, also schon sehr freundlich so. Mhm. Mhm. Mehr als zu anderen Mädels? Also die hat mir jetzt auch viel gesagt, mit der Arbeit auch sehr geholfen also in dieser Hinsicht schon. Gut, das heißt ja noch nichts, ne? Es gibt einfach nette Lehrer, die oder Lehrerinnen, die einfach so drauf sind. Das heißt ja nicht, dass die dann verliebt sind oder so. Ja. Ich bin da immer so gebremst bei solchen Geschichten, weil ich denke, in der Regel funktioniert es nicht. In der Regel funktioniert es nicht. Du bringst die Lehrerin in eine Bredouille, ne? Sie darf es nicht. Dann weißt du überhaupt gar nicht, was mit ihr los ist, ob sie diesbezüglich eine Ambition hat. Mhm. Also wenn du es überhaupt nicht aushalten kannst, das ist jetzt die Frage, wie stark ist denn das Verliebtsein? Naja, also schon, also sie am liebsten wirklich mit der zusammen. Mhm. Also. Dann würde ich, also um ihr auch eine gewisse Distanz zu geben, würde ich ihr vielleicht erstmal einen Brief schreiben, wenn du es gar nicht mehr aushältst. Wie, das alles reinschreiben? Ja. Also. Naja, oder zumindest, du brauchst nicht gleich einschreiben, dass ich hier mit Ihnen zusammen wäre, aber dass daraus schon ersichtlich ist, was für Gefühle in dir im Gange sind im Moment. Mhm. Dann hat sie auch eine Chance darauf, dann in Ruhe zu reagieren und du kannst vielleicht mit der Reaktion dann auch mehr anfangen und dich vielleicht auch dann besser mit abfinden. Mhm. So diese direkte Anrufe, das ist so offensiv, das ist vielleicht auch so ein bisschen sie in die Ecke zu drängen. So ein Brief finde ich immer ein bisschen netter und charmanter und auch vor. Auch höflicher eigentlich, das so zu machen. Ja, und wenn das dann meine Klassenlehrerin mitkriegt, dann sehe ich natürlich ziemlich alt aus. Ja, warum sollte sie das mitbekommen, wenn du ihr privaten Brief schreibst? Also, ja. Also ich würde da vorsichtig rangehen und die Frau nicht bedrängen und auch wirklich dann sofort akzeptieren, wenn es definitiv so zu sein scheint von ihrer Seite aus, dass sie kein Interesse daran hat. Mhm. Ne? Ja. So, ja, und was meinst du, könnt ihr schreiben im Brief? Also einfach, ob du nicht mal Zeit hast für einen Kaffee oder so. Ja, oder lass doch einfach mal so ein bisschen deinem Herzen freien Lauf, ja. Mhm. Ja. Na gut. Grüß mal die Mädels im Emma Club. Ja, mache ich. Ne? Sehr interessant. Ja, übrigens auch was für die Heller. Also denke ich mal. Ja, das wird die auch kennen, sicherlich. Ja. Mhm. Okay, Jenny. Ja, okay, kannst du mal ein Autogramm haben? Ja, du legst auf und wir rufen dich gleich zurück wegen der Adresse. Ja, gut, tschüss. Okay, danke, ciao. Uta. Nee, Ute. Ute, 45 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Ute. Ja, hallo. Ja, jetzt freue ich mich erstmal wirklich, dass ich dich erwische. Ja. Ich habe dich mal bei Kerner in der Show gesehen. Ja. Und ich denke einfach mal, dass du als Mann ein bisschen was anderes zu sagen hast als, ja, ich sag mal, alle anderen Vertreter deines Geschlechtes. Jetzt bin ich gespannt, worauf du hinaus willst. Ja, also ich bin 45 Jahre alt. Mhm. Ich war 20 Jahre lang verheiratet und lebe jetzt 5 Jahre alleine. Mhm. So, ich bin nicht freiwillig geschieden worden. Mhm. Sondern ich bin geschieden worden. Mhm. Ja, und ja, ich habe eigentlich danach ja nur Pleiten erlebt. Das heißt, du bist verlassen worden von deinem Mann und der wollte dann auch die Scheidung? Der wollte die Scheidung, weil er mit einer jüngeren Frau ein Kind gezeugt hat. Wie viel jünger war die? 15 Jahre. 15 Jahre. Und er ist in deinem Alter ungefähr? Der ist ein bisschen älter wie ich. Ja. Ja. Jetzt lebe ich also 5 Jahre alleine. Mhm. Die Trennung war natürlich nicht einfach, logischerweise. Ich habe da auch ziemlich lange gebraucht, bis ich drüber weg war. Mhm. Und dann bin ich in meinen alten Beruf zurückgekehrt. Ich habe auch eigentlich einen Beruf, der, ja, sagen wir einfach mal, nicht unbedingt frauenfeindlich ist, sondern eher männerfreundlich. Ich bin Automobilverkäuferin. Automobilverkäuferin? Genau. Wie spannend. Ja, wie spannend, ja. Was für, jetzt muss ich fragen, ist egal, Schleichwerbung hin, Schleichwerbung her. Was für Automobile verkaufst du? VW Audi. VW Audi. Mhm. Ja, ist ein gutes Produkt. Ne? Ja, ja, hauptsächlich Audi. Ja. Ja, und ich muss auch wirklich sagen, also ich lerne jeden Tag bestimmt 20, 25 Männer per Telefon oder via live kennen. Mhm. Ich habe in den vergangenen 5 Jahren, die ich alleine lebe, auch 3 mehr oder weniger kurzfristige Beziehungen gehabt. Mhm. 2 mit verheirateten Männern, mhm, die ich ganz bewusst eingegangen bin. Waren aber keine Kunden von dir? Doch. Doch, waren Kunden von dir. Ja. Ja. Mhm. Und den anderen habe ich per Fernsehen kennengelernt über so eine, ja, so eine Dateline. Mhm, mh. Ja. Mhm. Aber das ist alles so geendet, wie im Prinzip auch meine Ehe geendet hat, dass ich also, ja, mehr oder weniger verlassen worden bin. Mhm. Waren die älter, waren die in deinem Alter, die Männer? Oder waren die älter? Mhm. Nee, eigentlich sagen wir einfach mal plus minus 6 Jahre. Mhm. So, jetzt aufgrund dieser gemachten Erfahrung, und der gemachten Erfahrung, genau, mit der Ehe, schließt sich jetzt irgendeine Fragestellung an. Richtig. Nämlich? Ja, was mache ich verkehrt? In den letzten 5 Jahren habe ich mich also so ganz sukzessive aus dem Bekanntenkreis zurückgezogen. Ja. Ich arbeite so pro Tag so 13 Stunden, komme nach Hause und falle in ein tiefes Loch. Mhm. Will mit keinem mehr reden und mit, ich sag mal, im Prinzip eigentlich warte ich auf irgendwas, was passiert. Mhm. Ich unternehme sonst außerdem nichts mehr. Mhm. Ich komme mir im Moment so ziemlich zweigeteilt vor. Mhm. Ich funktioniere am Tag 13 Stunden. Perfekt wahrscheinlich? Perfekt. Ja, ja. Ich kriege das höchste Lob von allen Seiten. Mhm. Was für ein kontaktfreudiger und ja, auch herzlicher Mensch ich bin, wie ich auf Leute zugehen kann. Aber wenn dann die Tür hinter dir zu ist, zu Hause, dann ist auch die Tür zu. Dann ist es Schluss. Mhm. Hast du Kinder? Oder hattest du? Nein. Nein, natürlich. Mhm. Wie ist es so mit dem Freundeskreis, also mit näheren Freunden, ganz nahen Freunden oder Freundinnen? Hat sich das alles auch ein bisschen? Ja. Dadurch, dass meine Freundinnen selber auch verheiratet sind, habe ich natürlich auch das Problem. Ach so. Ja, da komme ich mir mal vor, wie das 5. Rad am Bahn. Du hast also keine ganz enge Freundin, die auch in deiner Situation ist, die Single ist? Nein. Ja. Die Männer, mit denen du da so kleine Affären hattest, waren das Single-Männer oder waren die? Nein, die waren verheiratet. Ja, das ist natürlich schon immer schlecht, ne? Na, ich hatte mir das ja eigentlich damals, als ich mich rausgesucht habe, das ist auch schon wieder 4 Jahre her, so einfach vorgestellt. Damals war ich ja auch in einem gewissen Hoch, dass ich mir gesagt habe, Mensch, jetzt hast du das gepackt, du holst jetzt deine Jugend so ein bisschen nach, das war ja auch alles wunderbar und schön. Na, du gehst mit denen aus, ab und zu mal essen, ansonsten du hast deine eigene Wohnung, na, es kann ja keiner was. Ne? Aber das ist also ein Schuss, der nach hinten losgegangen ist. Ich glaube ganz einfach, das ist eine bittere Wahrheit, aber das ist so, dass je älter man wird, desto schwieriger ist es, wieder einen neuen Partner zu finden. Ich glaube das. Ich kriege es so in meinem Bekanntenkreis mit von Leuten, die auch noch etwas älter sind als ich. Auch bei Frauen ist es vielleicht noch eine Nummer schwieriger als bei Männern, weil halt die meisten sind verheiratet. Und dann stellt sich die Frage, ich habe eine sehr gute Bekannte, die in ähnlicher Situation ist, wie du es bist, hoch erfolgreich im Beruf, den ganzen Tag wirklich in Action. Und dann sagt sie mir auch, wo soll ich denn abends hingehen? Sie ist 49-jährige Frau. Wo soll ich hingehen? Wo soll ich Männer kennenlernen? Und das ist wirklich ein großes Problem, glaube ich, dass es diesen Apparat, den man so als junger Mensch hat, nämlich von Disco und Kneipen und so, den hat man oder den haben Frauen dann ja auch nicht so sehr zur Verfügung. Nee. So, was, ich lebe ja hier auch auf dem Land. Das ist doch auf dem Land. Das kommt dann zu dann noch. Das ist eine Stadt mit 55.000 Einwohnern, aber das ist das Münsterland. Das ist also, ich sage jetzt einfach mal irgendwo, bei uns in der Stadt gibt es eine Innenkneipe. Aber wenn ich da hingehe, Da treffe ich erstens mal 80% von meinen Kunden, von denen ich weiß, dass sie entweder A verheiratet sind, ne, oder wer dahinter steckt. Verstehe. Ne, also die Situation wäre noch ein bisschen einfacher, wenn du jetzt in der großen Metropole leben würdest. In Berlin, in Köln oder in München oder so. Ja, nur meine Chancen sind ja da in der Hinsicht dann schon wieder relativ knapp. Ich bin 45 Jahre alt. Wenn ich jetzt heute sage, ich wechsle, ich hätte sicherlich irgendwo eine Chance, dass ich sage, ich fahre irgendwo neu an. Mhm. Aber ich fange ja komplett neu an. Ich setze ja meine ganzen Wurzeln hier zurück. Ich glaube ja, dass man in der heutigen, also der Vorteil der letzten, ich sag der Entwicklung, der technischen Entwicklung der letzten vielleicht 6-7 Jahre ist, dass wir das Internet haben. Bist du da in nee. Also das bin ich muss auch ganz ehrlich sagen, in einer Art bin ich da manchmal auch, ich will nicht sagen dämlich, aber ziemlich verbohrt. Ich weigere mich also wirklich permanent ein Handy zu haben, weil ich habe am Tag bestimmt 100 Telefonanrufe im Betrieb. Ja. Wenn ich abends nach Hause komme, ich will nicht sagen, ich habe Blumenkohlohren, aber manchmal bin ich doch wirklich dann froh, wenn ich kein Telefon höre. Okay, kann ich bei einem Telefon auch noch verstehen. Ja. Aber den Computer wolltest du haben zu Hause. Ich habe hier einen Computer stehen, ich habe aber keinen Internetanschluss. Ich habe eine Mini-Wohnung hier. Für mich wären das, ich sag mal, ein paar Investitionen. Ich bin natürlich auch aufgrund der durchgezogenen Scheidung, ich kriege keinen Unterhalt, ich muss meinen Unterhalt selber verdienen, weil ich in meiner Ehe immer mehr verdient habe als mein Mann. Ja. Ich hänge auch noch auf einem großen Berg von Schulden. Gut. Wir hatten damals eine eigene Wohnung und so. Ja. Ich muss sagen, ich komme so gerade eben rum. Gut, aber ich glaube, einen Internetanschluss wirst du dir noch leisten können. Na, das ist nichts mit leisten. Das sind Investitionen, die ich in der Wohnung tätigen muss. Ich muss mir einen neuen Computer kaufen und was weiß ich. Na, ich hänge bis abends wirklich 22 Uhr im Büro auch am Internet. Weil aufgrund meiner Arbeit bin ich ständig am Internet angeschlossen. Gut, aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die jemand vielleicht in deiner Situation im Moment hat. Außer den klassischen Möglichkeiten der Annonce in irgendwelchen Zeitungen. Das ist ja auch eine sehr behäbige Sache und auch oftmals sehr, sehr zäh, ob da was rüberkommt. Aber somit kannst du abends, wenn du nach Hause kommst, wirklich in eine andere Welt eintauchen und hättest die Chance, Menschen kennenzulernen, Männer kennenzulernen. Aber Jürgen, das habe ich ja schon mal via Fernsehen versucht. Gut. So, es gibt ja auch bei den diversen anderen Privatsendern gibt es diese Inseratseiten. Ich verstehe, ja, aber... Ne? Da habe ich mit den Leuten telefoniert. Ich habe mit denen wunderbare Telefonate geführt. Und dann standen wir uns irgendwann mal gegenüber und dann fiel von beiden Seiten das Brett. Weißt du, ich habe irgendwo... Klar, Ute, aber was willst du machen? Ich habe keine Lust mehr, mich verletzen zu lassen. Ja, verstehe ich. Aber du wirst aber auch keine Lust haben, du bist erst 45, sage ich, die nächsten 30 Jahre völlig zurückgezogen in deiner kleinen Wohnung zu leben. So, das ist ja auch keine Perspektive. Also die Situation ist kompliziert. Du hast Narben davon getragen, die du nicht so gerne... Das ist aber mein Problem, weil ich meine Narben... Die sind noch nicht zugeheilt und ich trage die offensichtlich so vor mir her, dass ich von jedem Menschen oder von jedem Mann erwarte, dass der, was weiß ich, bei mir irgendwie welche Wundsalben auflegt, die er gar nicht im Aufzulegen imstande ist. Ja, und ich glaube, die ganz falsche Reaktion ist, sich dann vollkommen und vollständig zurückzuziehen. Denn du wirst dabei immer unglücklicher. Ne? Mhm. Ich habe das ja auch jetzt gerade so aufgefasst, dass du dich, du weißt Gott, nicht nee, ich fühle mich, fühl mich richtig total zerschnitten. Mhm. Ich funktioniere am Tag 10 Stunden, wo ich wirklich funktioniere. Mhm. Und dabei geht es mir eigentlich auch gut. Da fühle ich mich gut. Also, was Kontaktaufnahme zur Außenwelt anbelangt, finde ich wirklich die Einrichtung des Internets, die diversen Chaträume, die man besuchen kann und Foren, finde ich eine gute Sache. Da kann man auch sich wirklich herantasten an die Leute, man kann lange chatten, man kann telefonieren. Du sagst, du hast schlechte Erfahrungen gemacht, na und, sage ich darauf. Irgendwann wirst du wieder gute Erfahrungen machen. Aber es ist halt auch noch eine psychologische Geschichte bei dir im Spiel, die man auch lösen sollte. Und deshalb möchte ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Jetzt bist welche du zu, denn? Jetzt bist, bitte? Jetzt welche denn? Mit welcher? Nein, welche psychologischen Aspekte siehst du? Ja, ich glaube, dass du, der Satz, den du gerade gesagt hast, ich habe das Gefühl permanent irgendwie, wenn ich schon einen Mann kennenlerne, dass der mir dann noch Salbe auf meine Narben drauf tut. Das ist, das zeigt mir ja, dass da so vieles noch nicht in Ordnung ist. Und vielleicht könnte so eine psychologische Beratung ein klein bisschen dir auch noch helfen. Und zumindest kann dir meine Psychologin mal ein paar Ratschläge diesbezüglich geben. Aber so, aus meinem, ich sag mal so, mehr oder weniger gesunden Menschenverstand heraus, würde ich dir sagen, Ute, du musst, und wenn es noch so schwer fällt, immer wieder versuchen, nach außen zu gehen. Nur das ist deine einzige Chance. Und wenn es noch so aufwendig und so schwer ist, immer wieder musst du es versuchen. Deswegen habe ich ja gedacht, ich habe ja gar nicht so einen unechten Beruf dafür. Mhm. Ne? Ich stehe ja permanent, ich sag jetzt mal einfach mal unter männlicher Beobachtung. Mhm. Ja, aber vielleicht ist das, aber trotzdem kriege ich immer einen auf die Nase. Ja, ja. Also, wir machen es mal so. Du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Das heißt, Elke ruft dich an. Mhm. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen tollen Typ bald. Mhm. Aber zäh musst du auch sein. Das kann auch noch eine ganze Weile dauern. Das hast mich wenigstens zum Lachen gebracht. Alles Gute, Ute. Ne? Mach's dir gut. Tschüss. 1:36 und 31 Sekunden, eine kleine Pause. Uhr, 10 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian, heute Nacht, freie Themennacht, 0800 5678 111. Morgen haben wir eine Themennacht, morgen heißt das Thema in den Fängen von, also man kann sein in den Fängen von einer Frau, in den Fängen von einem Mann, man kann sein in den Fängen von einer Droge oder einer Marotte oder einer Idee oder was auch immer, in den Fängen von, wer von euch fühlt sich in den Fängen von, in Abhängigkeit von, vielleicht sogar verfallen, einem Ding, einem Menschen verfallen. Das ist unser Thema morgen und wie immer könnt ihr auch morgen ab 0 Uhr schon hier bei uns anrufen unter dieser bekannten Telefonnummer und um 1 geht es dann los im Radio und im Fernsehen. Jetzt begrüße ich herzlich Alex und Alex ist 20 Jahre alt. Ja, genau. Guten Morgen. Guten Morgen. Alex, um was geht's? Es geht darum, ich bin, was ich mich erstmal beschreiben kann, kurz, ich bin 2,04 Meter groß, 150 Kilo schwer, bin schwul und finde absolut keinen Partner. es handelt sich absolut nicht um Selbstbewusstsein oder so, das absolut nicht. Ich bin auch Gogo-Tänzer in einer Kölner Diskothek. Gogo-Tänzer? Mit 150 Kilo? Richtig, hört sich zwar jetzt sehr skurril an, sag ich mal, aber es kommt auch sehr, sehr gut an beim Publikum. Also da ist kein Abschrecken oder irgendwie was. Ja. Richtig. 150 Kilo ist auch wirklich eine Menge Stoff, ne? Ja, aber verteilt auf 2,04 Meter. Eben, also du bist natürlich auch ein Riesenkerl. Ja. Und du arbeitest sogar in einer Schwulen-Disco. Richtig, richtig. Und trotzdem findest du nicht den Prinz fürs Leben. Also es kommen sehr, sehr viele Leute zu mir, die sagen, hey, super, wir hätten das nicht gedacht, dass du das so gut kannst. Und, und also es kommt wirklich gut an, aber irgendwie klappt es nicht. Ich kriege auch Angebote für One-Night-Stands und was weiß ich nicht, komm, lass uns in Darkroom gehen oder ähnliches. Mhm. Aber das will ich nicht. Mhm. Also dahinter steckt wirklich jetzt nicht die Sehnsucht nach dem schnellen Sex, sondern die Sehnsucht nach einer Liebesbeziehung. Richtig. Wo man kuscheln kann, wo man halt weiß, da ist jemand, den man lieben kann. Ja, wo man aufgehoben ist und wo Vertrauen ist und so weiter. Genau. Was das ausmacht, auszeichnet. Hattest du denn mit deinen, in den letzten Jahren, du bist jetzt 20, wie gesagt, hattest du schon mal eine Liebesbeziehung und noch gar keine? Ja, ich war verliebt, aber die Person war nicht in mich verliebt. Also es waren immer... Also, unglücklich. Richtig, also es waren zweimal meine besten Freunde, in die ich mich verliebt habe, die aber hetero sind. Und dadurch natürlich auch irgendwo, eine beste Freundschaft ist dadurch total kaputt gegangen, weil er war hetero, er wollte halt mit einem Mädchen zusammen sein. So, jetzt war ich natürlich in ihn verliebt. Ja, das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung. Genau, war natürlich auch dagegen, dass er ein Mädchen kennenlernt. Und wie lange ist dir schon klar, dass du schwul bist? Ja, also geoutet habe ich mich so vor einem halben Jahr, ja, sage ich jetzt mal. Und für dich selbst? Mit 15. Mit 15 schon? Ja, ja. Ah, ja. Und wie lange treibst du dich schon so in der schwulen Szene rum? Ich sag jetzt mal 3/4 Jahr ungefähr, ein halbes Jahr. So, dann will ich mal ein bisschen gemahnen an deine Geduld, Alex. Ja, ich weiß, ich bin auch mal jung. Ganz im Ernst, es ist so unendlich schwierig, einen Menschen zu finden, den man liebt und von dem man wieder geliebt wird. Ja. Ich finde es unglaublich schwer. Es ist eigentlich wie ein Lotto, wie ein Sechser im Lotto. Und das hat... Oftmals dauert das halt sehr, sehr lange, bis man diese Person findet. Ja. Und da muss man immer sehr tapfer sein und nicht irgendwie mürbe werden oder zynisch werden oder es aufgeben frühzeitig. Da muss man immer wieder bei der Stange bleiben und denken, es wird schon werden. Ja. Und du bist ja jetzt, ich sage es mal so ganz salopp, du bist ja noch nicht lange in dem Geschäft, ne? Nee, nicht wirklich. Insofern... Man muss warten. Ja. Aber man darf sich aber auch nicht zurückziehen. Das ist immer so ein Mittelweg. Man muss aktiv sein, aber auch nicht zu aktiv. Und da habe ich aber auch Angst vor, dass ich mich irgendwie zurückziehe und sage, jetzt hast du irgendwie keine Lust mehr. Und, weißt du, dann wird man immer frustrierter. Richtig. Und dann strahlt man auch ganz schlecht aus. Und dann lernt man überhaupt niemanden kennen. Das darf nicht passieren und das andere darf auch nicht passieren, dass man mit heraushängender Zunge hechelnd durch die Nachtwelt läuft und sucht und sucht und sucht und sucht. Das funktioniert auch nicht. Ja. Das ist irgendwie so eine Kunst, wofür es kein theoretisches Rezept jetzt gibt, dass man da so bei sich bleibt und ruhig denkt, okay, man nimmt auch die Niederlagen in Kauf, die ja immer wieder kommen werden, aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass auch der richtige Mensch mal dabei ist. Ja. Also ich habe auch nicht irgendwie so Probleme, dass man sagt, ja gut, dicke Leute haben Probleme mit sich selbst. Mhm. Also das ist also absolut nicht der Fall. Ich stehe auch zu meinem Gewicht, ich stehe auch zu meiner Größe vollkommen und strahle deswegen vielleicht auch irgendwo manchmal ein bisschen Selbstbewusstsein raus. Aber vielleicht innerlich in mir ist es vielleicht wieder andersrum, dass ich vielleicht innerlich denke so, ja, mich will doch eh keiner, weil ich vielleicht so dick bin oder weil ich so groß bin, weil die Leute wirklich dann erstmal den Respekt Wand hinstellen und sagen, nee, besser nicht oder so, keine Ahnung, der tut uns was. Und ja. Also, ich kann wie gesagt nur sagen, Kopf hoch und nach vorne schauen und hoffen. Und immer wieder hoffen. Immer wieder hoffen, hoffen, hoffen. Ich hoffe, hoffe, hoffe. Ja, in der Tat. Und wenn es in 3 Jahren immer noch nicht geklappt hat, dann wird es vielleicht in 4 Jahren klappen. Dann wird es, ja, hoffentlich. Und ich bin sicher, es wird klappen, Alex. Ja. Du, Merlin, super Show. Danke. Ich danke für dein Gespräch. Alles Gute wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön. Ne? Tschüss. Tschüss. Benjamin, 20 Jahre, auch 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Benjamin. Dein Thema. Mein Thema ist, meine Verlobte wurde von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht. Und wir haben letztes Jahr Anzeige erstattet und auch den Kontakt abgebrochen. Wie alt ist deine Verlobte? Sie ist jetzt 18 geworden. Die ist jetzt 18 geworden. Wie lange seid ihr schon zusammen? Seit 14.01. letzten Jahres. 14.01., also 1,5 Jahre bald. Ja. Wann ist das denn passiert, dieser sexuelle Missbrauch? Noch während ihr zusammen wart oder liegt Nein, das also länger dann, zurück? Dann wird er gerne nicht mehr leben. Das ist zwischen ihrem, wie mal Daumen, 7. und 14. oder 15. Lebensjahr passiert. Also so lange auch. Ja, und letztes Jahr waren wir vor Gericht und wie es nun mal so ist, wurde nun mal nicht hart bestraft. Nämlich? Zu was wurde er verurteilt? 9 Monate auf 3 Jahre Bewährung und 90 Sozialstunden. Hat er die Tat denn gestanden oder hat das? Im Nachhinein ja. Aber da das Gericht nicht eindeutig klären konnte, wie weit und so weiter, war es halt so ein Leder. Aber das ist jetzt auch gar nicht das Problem, sondern Und sie haben dann den Kontakt abgebrochen, auch zu ihrer Mutter. Ja. Die mit dem Mann noch verheiratet ist und... Kurze Frage, hat die Mutter das damals mitbekommen? Da hat sie sich widersprochen, mal ja, mal nein. Mhm. Also und es bleibt aber ein ungutes Gefühl übrig, oder? Richtig, mhm, richtig. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Steffi, also so als meine Verlobte, mhm, langsam wieder Kontakt zu ihrer Mutter haben möchte. Mhm. Den Kontakt auch braucht, weil sie eigentlich, so wie ich sie kennengelernt habe, ja, fast Mutterkind war. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, oder wir wissen nicht, wie wir den Kontakt wieder aufbauen sollen. Mhm. Hat die Mutter sich eigentlich von dem Vater getrennt, nachdem das alles? Nein. Nein. Das ist ja eben das Problem. Sie hat auch während der ganzen Zeit nicht zu uns gehalten, gar nichts. Mhm. Und deshalb hatten wir gesagt, erstmal keinen Kontakt mehr. Mhm. Aber dann kam Weihnachten, da hat sie auch Steffi ein Geschenk gemacht, worüber Steffi sich sehr gefreut hat und war einen Tag lang am Heulen und so. Mhm. Und sind halt immer diese Sachen, wo ich dann merke, ihr fehlt was. Mhm. Hat der Vater sich eigentlich bei deiner Verlobten, bei der Steffi, entschuldigt? Nee, war der Stiefvater. Ja, der Stiefvater, hat er sich entschuldigt? Nee, überhaupt nicht, also das nicht. Das macht das Ganze ja noch schlimmer, ne? Hätte er, wenn er jetzt gesagt hätte, zumindest sie mal angesprochen hätte, dann hätte er gesagt, dass ich schäme mich dessen, was ich gemacht habe und es tut mir sehr leid. Und, ne? Das macht das Ganze natürlich nicht gut, aber... Ja, es wäre schon mal etwas, aber ist überhaupt nicht. Den Kontakt abgebrochen habt ihr dann zu der Mutter auch, ne? Ja. Du hast das erzählt, ne? Hat denn, bevor der Kontakt abgebrochen wurde, die Mutter mal was zu der Steffi gesagt, von wegen, das ist ja alles grauselig und mir tut es so weh und leid für dich, dass das passiert ist? Nee, absolut nicht. Auch nicht? Also, total gefühlskalt, würde ich beinahe sagen. Oh, ist es. Mhm. Was ja schlimm ist, ne? Ja. Mhm. Und deine Freundin, deine Verlobte möchte jetzt eigentlich wieder Kontakt zu der Mutter haben? Ausgesprochen selber hat sie es noch nicht, aber ich merke es immer wieder. Sie hatte jetzt am 3. Mai ihren 18. und da kam halt auch was von ihrer Mutter und ich merke es halt immer wieder, dass da bei ihr irgendwas fehlt. Dann sprich sie doch einfach mal darauf an und redet mal da ganz offen drüber, was das ist. Ja, haben wir schon und wir wollten eigentlich letzte Woche schon anrufen, letzten Mittwoch. Mhm. Hat leider nicht geklappt und Freitag haben wir es nicht geschafft. Mhm. Weil sie würde gerne, aber sie weiß halt auch nicht wie, weil sie ihre Mutter ist halt noch mit dem Stiefvater verheiratet, wohnt mit dem zusammen alles und sie wissen einfach nicht, wie wir es anstellen sollen. Mhm. Nein, worauf ich hinaus wollte, ich würde gerne wissen, was das ist, warum die Steffi so unbedingt mit ihrer Mutter wieder Kontakt haben möchte, was das ist. Ich denke mal, das sind einfach die fehlenden Sachen, Muttergefühle, denke ich einfach mal. Mhm. Wobei sie ja allen Grund hätte, auch wütend auf ihre Mutter zu sein. Ne? Die hat sich ja. Ja. Mhm. Das ist ja vollkommen, aber auf der anderen Seite fehlt ihr das halt. Mhm. Mal von der Mutter angenommen zu werden oder sonstiges. Halt. Oder ist da vielleicht auch irgendwie der Wunsch hinter, das noch mehr zu klären, dass sie auch mit ihrer Mutter über all das Schreckliche mal so reden möchte, intensiv? Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das hat sie nie gemacht früher, das ist vorher nicht passiert. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ich meine, wenn sie diesen Wunsch hat, dann hat er sicher seine Ursachen und insofern seine Berechtigung. Mhm. Ich würde aber auf keinen Fall euch raten, dass ihr oder sie alleine in diese Wohnung geht. Nee, das auf keinen Fall. Ja, und schon gar nicht wieder konfrontiert wird mit dem Typ. Nee, das ist absolut tabu. Sondern wenn, dann sollte sie sich vielleicht mit der Mutter irgendwie außerhalb treffen, in einem Café. Oder dass die Mutter zu euch kommt. Ihr wohnt ja zusammen, ne? Davon nein, Steffi wohnt bei ihren Großeltern und ihrem Vater. Ach so. Und ja, die beiden sind auch öfters da, aber wir haben halt einfach nicht, weil auch immer der Stiefvater mit dabei ist, irgendwie halt nicht den Punkt gefunden, die Mutter drauf anzusprechen. Ach so, es gibt sogar ständig regelmäßig Zusammentreffen, nämlich in der Wohnung, wo deine Freundin jetzt wohnt. Ja, richtig, weil ihre Mutter sieht halt ihre Mutter öfters, also Steffi ist auch mal und so. Mhm. Lässt sich ja nun mal nicht vermeiden. Mhm. Und da sprechen die beiden aber nicht miteinander? Nein, gar nicht. Gar nicht. Sie geht den beiden aus dem Weg und geht dann meistens nach unten zu ihrem Vater, sitzt sie vom Computer oder sonstiges. Mhm. Was sagen denn die Großeltern von Steffi dazu? Wissen die das, dass die Steffi wieder Kontakt zu ihrer Mutter haben möchte? Ich denke nicht, weil sie sehr verschlossen ist. Mhm. Das mit dem Missbrauch ist auch nur durch Zufall rausgekommen. Ich muss es den Großeltern auch sagen und ihrem Vater. Benjamin, ist denn die Steffi irgendwann mal psychologisch behandelt und betreut worden? Sie war in, ja, bei so einem Treff, aber so richtig gebracht hat die das auch nicht. Sie war nie bei einem Psychotherapeuten und hat eine richtige Psychotherapie gemacht? Das hat sie nicht. Das hat sie nicht. Das wäre, denke ich, auf jeden Fall aber auch sehr, sehr angebracht. Hm. Sehr. Vielleicht wäre das sogar noch der viel wichtigere Schritt, dass ihr oder sie das erstmal macht und einleitet. Und dann auch vielleicht mit dem Psychologen eingehend darüber berät, ob so eine Kontaktaufnahme zu dem Vater und zu diesem Milieu richtig ist. Hm. Ich glaube, das wäre noch viel wichtiger, zuerst in die Wege zu leiten. Ich würde dich gleich gerne nochmal mit meiner Psychologin verbinden, die dir dann das erklären kann, wie ihr das anstellt mit der Therapie. Hm. Und das ist ja nicht schlecht. Ja, weil ich glaube, das ist das A und O, wenn jemandem so etwas widerfahren ist, dass er eine lange, solide Zeit in fachkundige Hände kommt. Hm. Und wirklich psychotherapeutisch betreut wird, weil das schafft sie niemals alleine, dieses Grauen und die Verletzungen alleine zu überwinden. So machen wir es. Du legst auf und Elke ruft dich an. Okay, ich denke mal, dass Steffi dich Freitag auch nochmal anrufen wird. Ja. Dass ich auch nochmal gerne mit dir sprechen würde. Das wäre sehr schön, ja. Okay. Alles Gute, Benjamin. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Andrea, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andrea. Was ist los? Um was geht's? Also, ich bin vor 3 Jahren, bis vor ungefähr 1,5 Monaten, von meinem Opa missbraucht worden. Bis vor 3 Monate. Wie hat das aufgehört? Indem mein Freund mich ziemlich abgeschottet hat, also am Wochenende, wo wir eigentlich immer Familie hatten, so, weiß ich nicht, Spieleabend oder sowas haben wir oft gemacht und manchmal ärgere ich mich und sowas. Da hat er mich immer ziemlich abgeschaltet und gesagt, ja, wir wollen jetzt dahin und dahin und dahin. Und dann war ich auch kaum noch zu Hause. Und ich bin halt unter der Woche immer zu Hause, weil ich nicht weg darf. Ich darf weder in die Stadt noch zu einer Freundin noch sonst irgendwo hin. Also weil die halt. Es hat aufgehört, weil dein Freund gesagt hat, du gehst nicht mehr dahin. Oder wie verstehe ich das jetzt? Ja, so ungefähr. Mhm. Also er holt mich dann halt immer und er passt auch auf, irgendwie, wenn ich dann wieder reingehe, dass mir mein Opa nicht zufällig begegnet oder so. Mhm. Deinen Freund hast du eingeweiht damals? Ja, musste ich. Warum? Weil er das rausgefunden hat. Wie hat das rausgefunden? Ja, wir waren halt zusammen im Bett und er wollte mich halt anfassen und ich habe total abgeblockt und habe angefangen zu heulen und dann hat er gefragt, was los war. Und ich meinte nur, frag meine beste Freundin. Also, das hat er dann erst nicht verstanden und dann hat er mit ihr gesprochen. Die wusste alles? Ja, sie wusste halt, dass was gewesen ist. Alles wusste sie auch nicht. Mhm. So habe ich es eigentlich noch keinem erzählt. Mhm. Und daraufhin hat er mich dann angesprochen. Und dann haben wir, ich glaube, 5 oder 6 Stunden uns darüber unterhalten. Ich habe ihm dann auch versucht, bis ins kleinste Detail zu erzählen, was gewesen ist. Mhm. Und dann, er hat verständnisvoll reagiert darauf. Ja, erst schon. Dann ist er irgendwann, als es nochmal passiert ist, wir sind jetzt 1 Jahr zusammen, in diesem Jahr ist das vielleicht, weiß ich nicht, im Monat 3 Mal vorgekommen oder so. Mhm. Und jetzt vor 3 Monaten ungefähr hat er dann so reagiert, er ist total ausgerastet, weil er arbeitet in Dortmund. Mhm. Wie alt ist dein Freund? 21. 21, mhm. Er ist ausgerastet? Ja, der wollte dann zu meinem Opa hinfahren und hat gesagt, entweder regel ich das jetzt alleine und gehe dafür in den Bau oder du gehst zum Jugendamt. Mhm. Aber er hat es nicht gemacht, er hat nicht mit ihm geredet. Nein, das ging überhaupt nicht. Wenn er mit ihm geredet hätte, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Mhm. Also. Sag mal, Andrea, das hat mit 14 angefangen, sagst du? Ja. Mhm. Das ist dein Opa. Ja. Wie hat das denn das erste Mal angefangen? Wie ist das genau abgelaufen? Also ich habe vor 3,5 Jahren unter dem Dachboden bei uns im Haus, also das ist das Haus von meiner Oma, eine eigene Wohnung gekriegt, weil ich noch einen kleineren Bruder habe, der ist jetzt 13. Mhm. Aber deine Eltern wohnen auch in dem Haus? Ja. Mhm. Die wohnen unten, meine Oma halt in der Mitte und ich dann halt oben. Und der Opa auch in der Mitte? Ja, die wohnen zusammen. Und dann habe ich halt Badezimmer, Flur und mein Zimmer und nebenan ist noch ein Gästezimmer, da steht ein Fernseher drin. Das hat meine Oma sich eingerichtet mit Porzellanpuppen und sowas. Und wenn Fußballsaison ist, dann ist Opa halt immer hier oben und guckt dann Fußball. Ja. Dann warst du, dann hatte ich einen Sportunfall und dann hatte ich 6 oder 8 Wochen, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ein Gipsbein. Also ich konnte irgendwie mich kaum bewegen, so, weil es war bis zum Oberschenkel alles eingegipst. Dann meinte meine Mutter auch so, ich sollte oben nicht abschließen, falls irgendwas ist, können wir wenigstens reinkommen. Da habe ich mir gedacht, okay, habe ich mir ja nichts bei gedacht. Ich dachte, ja, ist okay, mache ich das. Dann bin ich halt abends hoch, habe noch gute Nacht gesagt bei meinen Großeltern. Opa war halt hier oben, bin ich da noch eben rein, habe gute Nacht gesagt. Dann bin ich eigentlich schon mal ins Bett gegangen. Und dann? Dann ist er halt irgendwann reingekommen. In dein Zimmer? Ja. Dein Opa? Ich könnte mir vorstellen, dass man in dem ersten Moment gar nicht da was Böses denkt, wenn der Opa reinkommt. Nein, vor allen Dingen, ich war am Schlafen. Ich habe das erst mitgekriegt. Er saß dann hier auf der Bettkante. Ich musste das dann ja hochlegen. Und dann hat sich irgendwie so auf meinen Oberkörper gelehnt, mit seinem Arm so irgendwie mich festgehalten. Und dann habe ich die Augen aufgemacht. Dann bin ich wohl wach geworden und so. Habe das dann gesehen, dass er da saß. Und irgendwie mich halt angefasst hat. Er hat dich an deiner Scheide angefasst. Ja. Hast du da geschrien in dem Moment? Nein. Ich weiß nicht wieso, aber ich konnte nicht. Ich hab dann hat er dich dann vergewaltigt? Nein. In all diesen Jahren, in diesen 3 Jahren, was für eine Art von Sexualität war das, zu der er dich gezwungen hat? Ist er in dich eingedrungen? Nein. Was musstest du tun? Ich musste ihm halt in den Schritt fassen. Ja. Und das hat er bei dir auch sicherlich getan? Ja. Aber ich habe es halt nicht getan, er hat es getan und er hat sich dann dabei selbst befriedigt. Musstest du ihn auch befriedigen? Nein. Das nicht. Wie oft ist das in der Anfangszeit vorgekommen? Nach dem ersten Mal? Nach dem ersten Mal, ja. Da hatte ich ja halt diese 6 bis 8 Wochen den Gips und da jeden Abend. Jeden Abend? Und du hattest Angst und hast dich geschämt, das deiner Mutter zu erzählen, deinen Eltern, deiner Oma? Ja, geschämt am Anfang vielleicht, aber ich habe auch irgendwie damit gerechnet, dass sie mir nicht glauben. Hat er dir auch gedroht, hier nach dem Motto, wenn du das erzählst, dann passiert das und das? Ja. Was hat er dir denn gedroht? Was würde denn passieren? Er hat gesagt, die ganze Familie würde auseinanderbrechen, es gab keiner, das könnte ich gar nicht tun. Hattest du denn früher, immerhin bis zu deinem 14. Lebensjahr, so ein nettes Verhältnis zu deinem Opa oder auch eher so? Nein, eigentlich schon. Ein normales Verhältnis zu den Großeltern? Ja. In der letzten Zeit, wie oft ist es da vorgekommen? Bis vor 1,5 Monaten. Bitte? Bis vor 1,5 Monaten ist es nochmal vorgekommen. Ich meine, so in dem letzten Jahr, wie oft war das da? Einmal in der Woche oder einmal im Monat? Zwei, dreimal im Monat. Könntest du dir vorstellen, deinen Opa anzuzeigen? Habe ich versucht. Ich war bei der Polizei. Und? Und die haben gesagt, ja, ich habe ja keine Beweise, habe mich ja nicht vergewaltigt, man könnte nichts nachweisen. Und dann würde Aussage gegen Aussage stehen. Und dann meine Familie hundertprozentig zusammenhalten würde. Dann würde irgendwie sowas kommen wie, ja, das hat dir dein Freund eingeredet und so. Und du könntest es ja auch nicht vorstellen, das deiner Mutter oder deinem Vater zu erzählen? Erst mal so alleine? Auf keinen Fall. weil ich habe als so eine Art Hausaufgabe halt von der Schule angeblich mal so eine Frage gestellt, ob die sich vorstellen könnten, dass sowas in der Familie passieren würde. Ja, ich weiß gar nicht, die haben so komisch reagiert, so, nein, wir sind total katholisch erzogen und toll. Andrea, jetzt ist diese Sendung hier zu Ende. Du legst bitte auf und wir rufen dich sofort wieder an. Okay, so machen wir's. Bis gleich. Tschüss. In der Technik Michael Jansen. Morgen haben wir einen Themenabend. Morgen heißt unser Thema in den Fängen von, in der Abhängigkeit von. Gute Nacht, bis morgen 1 Uhr. Ciao.